So nee, klar. Ja, das kann sein, ich war der Flüchtlingsrat da. Ja, gerne. Boria war da und Nasrolla. Was ist das Nasrolla? Was ist das Nasrolla geworden? Gibt es den noch? Da hat er so einen Schnauzbart, Nasrolla. Nasrolla war ein Iraner, der war im Flüchtlingsrat. Ja. Nasrolla war früher Arbeiterkommunistische Partei Iran. Er war im Flüchtlingsrat sehr aktiv. Nasrolla, aber der Nachname habe ich vergessen. Er wohnte damals in so einem Hochhaus. Nasrolla, ja, das ist auf Nasrolla, da Flüchtlingsrat gut. Schorue Panahande, Panahandiga, Chishot Nasrolla. Hallo, Sas. Schöner Name. Das ist gut, ja. Das ist eine gute Einstellung. Und waren Sie in neuerer Zeit mal da, Ida? Ja, zweimal. Na, aber jetzt in neuerer Zeit, waren Sie neulich mal da? Alles klar, okay. Das ist interessant. Aber da können wir nachher uns austauschen. Das ist der Meeting. Wir würden mal langsam weitermachen. Ja. Eine Mail. Ich habe gestern deine Mail bekommen, dass du kommst. Yahoo.de. Yahoo. Yahoo.de. Schick dich den. Ich kann es beweisen, die Mail hatte ich schon. Ich kann es beweisen. Ich kann alles beweisen. Du willst zuerst Fragen sammeln? Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, aber so, weiß nicht, maximal 3 Fragen sammeln. 3, 4, ja, genau. Und dann. Wobei die Leute natürlich vielleicht auch Kommentare machen, Vergleiche zu dem, was sie hier kennen. Oder es kommen ja vielleicht nicht nur Fragen, sondern genau, Beiträge. Drei Wortwahl. Genau. Okay. Noch gerade den Leuten Bescheid sagt, die da draußen im Dunkeln warten. Und rauchen. Genau, und die Entwicklung noch nicht mitbekommen haben hier drin. Genau, ich würde kurz noch 3 Veranstaltungsankündigungen machen. Einmal heute Abend ist noch eine Reggae-Party, eine Soli-Party im Luxor. Ist vielleicht auch schon über die ein oder anderen Kanäle gegangen. Dann ist am Montag, wird Pro Köln einen neuen Versuch starten, wieder irgendwo aufzutauchen, und zwar dieses Mal auf der Kolbstraße. Da gab es schon auch einen großen offenen Brief dazu, aber die werden eben genau da auch sein, wo eben das Nagelbombenattentat sein wird. Von daher wäre eine große Präsenz wäre sehr wünschenswert an der Straße. Die gehen dahin, wo der Nagelbombenanschlag war 2004. Was machen die da? Eine Demonstration. Genau, und ansonsten dürfen wir nochmal verweisen auf den 21. Mai auf die Veranstaltung hier auch eben im AZ mit John Malamatinas zur Situation in Griechenland. Genau, damit Werbeblock beendet. Wir würden jetzt so vom Verfahren vorschlagen, diesmal würde ich sehr brutal auf die Zeit achten. Okay. Ich habe schon eine kleine Waffe mit. Wir würden jetzt vorschlagen, weil es jetzt schon ein bisschen vorangegangen ist, eine Stunde ist eher auf eine halbe Stunde zu

Also von den Weißen natürlich, die sich belagert fühlen durch die Einwandererkinder. Aber von den es gibt mehrere Schichten. Es gibt Einwanderer-Kinder, das sind erstens die Nachbarn, der hat sehen wir uns bei morgen? Ja, die,